Karazan, hab teure Kleider an, mach mich an Frauen ran. Bin auch sonst gut betucht und alles, was ihr sucht, in eurem Warm besitzt sie schon. Sei's wo ich wohne, sei's wo ich esse, nur die beste Adresse ist gut genug für meinen Look und meinen Druck, den ich täglich verbreite und damit mein teures Leben bestreite, indem ich Menschen in die Irre leite, zur Pleite. Denn ich gebe Kredit, mach damit Profit, von den Leuten möglichst viele Kohlen zu erhalten, ohne was zu tun, außer mich auszuruhen. Auf meinem Geld, auf meiner Macht, wär ja gelacht, wenn aus armen Tröpfen nicht noch mehr wär zu schöpfen. Mehr als sie haben, versteht sich, denn entlassen das geht nicht, muss sie an mich binden, bis sie keinen Weg mehr finden, als mich zu ernähren, ohne sich zu wehren. Well, no soul in my Cadillac and I hope that my life come back home. Well, no soul in my Cadillac and I hope that my life come back home. Eure Träume, die hatte ich auch in meinem Kopf, in meinem Bauch. Denn schon als Kind war mir klar, dass ich gehören will zu der kleinen Schar von Leuten, die sich alles erbeuten, die schlicht alles haben, an allem sich erlaben, stets nach oben traben, stets gewinnen, mit allem Mund von Sinn, ob außen oder innen, die nicht wissen wohin, mit ihrem Geld, mit ihrem Ruhm, in ihren Schlangenlederschuhen. Nun bin ich am Ziel und jeder kennt mich, vom Yangtze bis zu Wien und noch viel weiter. Und alle sind so heiter, wenn sie mich sehen. Schließlich könnte ich ja drehen an ihrem Rad des Glücks, wenn auch hinterrücks sie mich verachten, nur nach Zaster trachten. Deshalb könnte es sein, wahre Freunde habe ich keine, nur die Freunde meiner Scheine. Bin bekannt ohne Band im Niemandsland. Well, no song in my Cadillac and I hope that my life come back. Cadillac in the hope that my life come back. Wenn mich die Leute so lachend anschauen, Fratzen machen wie ein schlechter Clown, ja, dann weiß ich genau, und dass sie nur was wollen. Voller Gier, nicht von mir, ich bin egal, denn was sie wollen, ist ein Stück aus meinem Fall, nicht der Mensch, die Person, die in mir wohnt. Ich kenn zwar jeden, bin trotzdem allein, alles blanker Schein, schau Tag für Tag in eine Leere hinein. Well, no soul in my Cadillac and I hope that my life come back. Cadillac and I hope that my life come back. Oh, yeah, yeah, yeah. Well, no soul in my Cadillac and I hope that my life come back. Oh, yeah. Well, no soul in my Cadillac and I hope that my life come back. Hey, yeah. Well, no song in my Cadillac and I hope